Frühling liegt in der Luft, der Winter ist vorbei. Der Himmel so blau, die Sonne strahlt so schön. Die Blumen blühen, die Vögel singen laut. Ein neuer Tag beginnt, voller Leben und Freude. Ich tanze durch die Straßen voller Euphorie.